Kapitel 1 Die Familie Bach 1695 bis 1700 Den 20. Februar 1695. Seine Mutter ist vor einem Jahr gestorben. Nun ist auch sein Vater tot. Sebastian geht allein durch die Straßen Eisenachs. Er kennt hier jedes Haus, jede Familie. Doch jetzt ist er fremd hier. Er kommt an seiner Schule vorbei. Hier hat er Latein gelernt. Hier hat er auch den musikalischen Kurs besucht, 4 Tage in der Woche. Und jetzt? An der Georgenkirche bleibt er stehen. Er hört Orgelmusik. Er kennt die Orgel gut. Er hat ja selbst auf ihr gelernt. Wer da wohl spielt? Sein Cousin Johann Christoph vielleicht? Der ist schon seit ein paar Jahren krank. Vielleicht einer seiner Söhne oder Neffen oder Cousins. Die Familie Bach ist groß und die meisten Männer sind Musiker. Auch Sebastians Vater ist Musiker gewesen. Und jetzt ist er tot. Sebastian steht vor dem Tor der Kirche. Er singt leise ein Kirchenlied. Ja, die Musik spricht zum Herzen und sie kommt von Gott. Das weiß Sebastian, das fühlt er. Aber jetzt? Kann er jetzt noch Musik machen? Kann er weiter lernen? Und seine Brüder? Es ist kein Geld da, das weiß er. Sein großer Bruder Christoph arbeitet als Organist und verdient etwas. Aber er lebt mit seiner Frau in Ohrdruf und muss an seine Familie denken. Christoph hat sicher kein Geld für seine Brüder. Die müssen selbst etwas verdienen, das ist klar. Aber wie? Natürlich spielen Sebastian und sein Bruder Jakob schon recht gut auf der Flöte und auf dem Cembalo. Für eine Arbeit in der Eisenacher Stadtkapelle ist das vielleicht gut genug. Doch dann kann Sebastian nicht weiterlernen, nicht besser werden. Und er weiß, er hat Talent, ein großes Talent für Musik. Was soll er tun? Ein kleiner Stadtmusikant werden? Er geht weiter. Langsam geht er den Berg hinauf. Oben steht eine große dunkle Burg, die Wartburg. Hier hat Luther gelebt. Soldaten in ganz Deutschland wollten Luther finden, den Reformator. Sie wollten seinen Kopf. Und er? Er hat dort auf der Burg gelebt und die Bibel neu übersetzt. Alles war gegen ihn. Und er hat einfach weitergemacht. Ich muss weiterlernen, denkt Sebastian. Es wird dunkel. Er geht langsam nach Hause. Sie haben Besuch. Es ist Christoph. Er ist aus Ohrdruf gekommen. Sebastian? Die Brüder umarmen sich. Du und Jakob, sagt Christoph. Kommt mit zu mir. Geht das denn? Fragt Sebastian unsicher. Es muss gehen, antwortet Christoph. Du musst weiterlernen, Sebastian. Sebastian kommt aus Eisenach. Das ist eine Residenzstadt. Ohrdruf ist klein und eng. Was macht Sebastian hier? Er besucht die Schule. Er ist bald der Klassenbeste. Er macht Musik. In Eisenach hat er in einem großen Haus gelebt. Hier wohnt er in der kleinen Wohnung des Bruders und seiner Frau. Sein Bruder Johann Christoph ist Organist an der Hauptkirche von Ohrdruf. Viel verdient er nicht. Viel zu essen gibt es nicht. Aber dann? Ich brauche nicht mehr bei euch zu essen, sagt er eines Abends. Ihr habt ja selbst nicht so viel und ich? Aber Sebastian, ein paar Kartoffeln haben wir immer noch für euch zwei, unterbricht ihn sein Bruder. Das weiß ich doch und ich danke euch. Aber ab morgen habe ich einen Freitisch. Ich gehe jeden Tag zur Familie Kaiser und kann da essen. Einen Freitisch? Dann bezahlst du auch für die Schule nichts. Das gibt es nur für die Besten. Ich mache gut Musik, sagt mein Lehrer. Und du übst immer, weiß sein Bruder. Aber das ist gut. Viel Geld haben wir wirklich nicht. Ja, Sebastian übt oft und lernt viel. Wer fleißig ist, der bringt es zu etwas, sagt er später. Was macht Sebastian hier? Er lernt Geige und Cembalo spielen. Er schreibt Noten ab, ganze Partituren. Sein Bruder unterrichtet ihn und Jakob, wann immer er Zeit hat. Sebastian singt im Chor der Schule. Dann wird er größer und kann nicht mehr gut singen. Er spielt Geige. Sebastian übt und übt. Vor allem Cembalo und Geige. Bald spielt er alle bekannten Stücke. Bei seinem Bruder lernt er Orgel spielen. Denn der ist ein guter Organist und hat bei Pachelbel, einem bekannten Organisten in Erfurt, studiert. Und wieder wird die neue Orgel in Ohrdruf repariert und verbessert. Jedes Mal ist Sebastian da. Er muss alles wissen, alles verstehen. Er lässt sich vom Orgelbauer alles erklären, immer wieder. Wie funktioniert so eine Orgel? Wie kann man Register und Pedale so oder so zusammenbringen? Und was heißt das? Bei seinem Bruder lernt er auch komponieren. Der Bruder erklärt ihm alles, was er weiß. Doch für Sebastian ist das zu wenig. Er lernt allein weiter. Er studiert die Werke der klassischen Komponisten. Modernere? Die sind doch nichts für dich, sagt der Bruder. Du musst erst die Regeln der klassischen Musik lernen. Aber die Noten dieser modernen Komponisten liegen in einem Schrank. Nur nachts schläft der Bruder und nachts kann sich Sebastian die Partituren nehmen und sie abschreiben. Im Mondlicht sitzt er da und schreibt und versteht, wie es die neuen Komponisten in Deutschland machen. Kerl, Froberger, Männer, die auch in Italien bei Frescobaldi gelernt haben, wie man Orgel spielen kann. Musik ist kein bloßes mathematisches Spiel. Das lernt Sebastian hier. Musik wirkt auf das Gefühl der Menschen. 1697 bekommen Christoph und seine Frau eine Tochter. 1700 erwartet sie wieder ein Kind. Die Wohnung wird eng. Geld ist auch nicht da. Und Sebastian ist 15 Jahre alt. Mit 15 gehen die meisten jungen Männer arbeiten. Sein Bruder Jakob geht nach Eisenach zurück und beginnt eine Musikerlehre. Du, Sebastian, musst weiterlernen. Du musst studieren, sagt der Bruder. Er weiß auch wo. In Lüneburg gibt es ein gutes Musikgymnasium. Und für begabte Musiker haben sie da freie Stellen. Ein Freund von mir arbeitet da. Da gehst du hin. Sebastians Schulfreund Georg Erdmann geht mit. Ja, sie gehen. Im Jahre 1700 gehen sie zu Fuß von Ohrdruf nach Lüneburg. Das sind 300 Kilometer. Was haben sie bei sich? Eine Geige? Ja. Noten? Sicher. Geld? Sehr wenig. Brot? Vielleicht.